Xenien, 1-46, von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 1. Der ästhetische Torschreiber. Halt, Passagiere! Wer seid ihr? Wes Standes und Charakteres? Niemand passiert hier durch, bis er den Pass mir gezeigt. 2. Xenien. Distichen sind wir, wir geben uns nicht für mehr noch für minder, sperre du immer, wir ziehen über den Schlagbaum hinweg. 3. Visitator. Öffnet die Koffers, ihr habt doch nichts contraband geladen, gegen die Kirche, den Staat, nichts von französischem Gut. 4. Xenien. Koffers führen wir nicht, wir führen nicht mehr als zwei Taschen tragen, und die, wie bekannt, sind bei Poeten nicht schwer. 5. Der Mann mit dem Klingelbeutel. Monsieur, es ist der Gebrauch, wer diese Straße bereiset, legt für die Dummen was, für die Gebrechlichen ein. 6. Helf Gott! Das verwünschte Gebettel, es haben die vorderen Kutschen reichlich für uns mitbezahlt, geben nichts. Kutscher, fahr zu! 7. Der Glückstopf. Hier ist Messe, geschwind, packt aus und schmücket die Bude, kommt Autoren und zieht, jeder versuche sein Glück. 8. Die Kunden. Wenige Treffer sind gewöhnlich in solchen Boutiquen, doch die Hoffnung treibt frisch und die Neugier herbei. 9. Das Widerwärtige. Dichter und Liebende schenken sich selbst, doch Speise voll Ekel dringt die gemeine Natur sich zum Genusse dir auf. 10. Das Desideratum. Hättest du Phantasie und Witz und Empfindung und Urteil, wahrlich, dir fehlte nicht viel, wie Land und Lessing zu sein. 11. Für Töchter edler Herkunft. Töchtern edler Geburt ist dieses Werk zu empfehlen, um zu Töchtern der Lust schnell sich befördert zu sehen. 12. Der Teleolog. Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch die Stöpsel erfand. 13. Der Antiquar. Was ein christliches Auge nur sieht, erblick ich im Marmor. Zeus und sein ganzes Geschlecht grämt sich und fürchtet den Tod. 14. Der Kenner. Alte Vasen und Urnen, das Zeug wohl könnt ich entbehren, doch ein Majolikatopf machte mich glücklich und reich. 15. Erreur e verite. Irrtum wolltest du bringen und Wahrheit, o Bote von Wandsbeck. Wahrheit, sie war dir zu schwer, Irrtum, den brachtest du fort. 16. Der Prophet. Schade, daß die Natur nur einen Menschen aus dir schuf, denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff. 17. Das Amalgama. Alles mischt die Natur so einzig und innig, doch hat sie, edel und Schalksinn hier, ach, nur zu innig vermischt. 18. Belsazar, ein Drama. König Belsazar schmaust in dem ersten Akte, der König schmaust in dem zweiten, es schmaust fort bis zu Ende der Fürst. 19. Gewisse Romanhelden. Ohne das Mindeste nur dem Pedanten zu nehmen, erschufst du, Künstler, wie keiner mehr ist, einen vollendeten Gag. 20. Pfarrer Cyllenius, still doch von deinen Pastoren und ihrem Zofenfranzösisch, auch von den Zofen nichts mehr mit dem Pastorenlatein. 21. Jamben. Jambe nennt man das Tier mit einem kurzen und langen Fuß, und so nennst du mit Recht Jamben das hinkende Werk. 22. Neueste Schule. Ehemals hatte man einen Geschmack, nun gibt es Geschmäcke. Aber sagt mir, wo sitzt dieser Geschmäcke Geschmack? 23. An deutsche Baulustige. Kommt schadalisch, lehrt man euch bald die Zimmer verzieren, und doch ist manches bei euch schon kommt schadalisch genug. 24. Affisch. Stille kneteten wir Salpeter, Kohlen und Schwefel, bohrten Röhren, gefall nun auch das Feuerwerk euch. 25. Zur Abwechslung. Einige steigen als leuchtende Kugeln und andere zünden, manche auch warfen wir nur spielend, das Aug zu erfreuen. 26. Der Zeitpunkt. Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren, aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht. 27. Goldnes Zeitalter. Ob die Menschen im Ganzen sich bessern? Ich glaub es, denn einzeln suche man, wie man auch will, sieht man doch gar nichts davon. 28. Manso von den Grazien. Hexen lassen sich wohl durch schlechte Sprüche zitieren, aber die Grazie kommt nur auf der Grazie Ruf. 29. Tassos Jerusalem, von demselben. Ein asphaltischer Sumpf bezeichnet hier noch die Stätte, wo Jerusalem stand, das uns Torquato besang. 30. Die Kunst zu lieben. Auch zum Lieben bedarfst du der Kunst? Unglücklicher Manso, dass die Natur auch nichts, gar nichts für dich noch getan. 31. Der Schulmeister zu Breslau. In langweiligen Versen und abgeschmackten Gedanken lehrt ein Präzeptor uns hier, wie man gefällt und verführt. 32. Amor als Schulkollege. Was das Entsetzlichste sei von allen entsetzlichen Dingen? Ein Pedant, den es juckt, locker und lose zu sein. 33. Der zweite Ovid. Armer Naso, hättest du doch, wie man so geschrieben, nimmer, du guter Gesell, hättest du Tomi gesehn. 34. Das Unverzeihliche. Alles kann misslingen, wir können's ertragen, vergeben, nur nicht, was sich bestrebt, reizend und lieblich zu sein. 35. Prosaische Reimer, Wieland, wie reich ist dein Geist, das kann man nun erst empfinden, sieht man, wie fad und wie leer dein Caput Mortuum ist. 36. Jean-Paul Richter, hieltest du deinen Reichtum nur halb so zu Rate wie jener seiner Armut, du wärst unserer Bewunderung wert. 37. An seinen Lobredner, meinst du, er werde größer, wenn du die Schultern ihm leihest? Er bleibt klein wie zuvor, du hast den Höcker davon. 38. Feindlicher Einfall. Fort ins Land der Philister, ihre Füchse mit brennenden Schwänzen, und verderbet der Herrn reife, papierene Saat. 39. Nekrolog. Unter allen, die von uns berichten, bist du mir der Liebste. Wer sich lieset in dir, liest dich zum Glücke nicht mehr. 40. Bibliothek schöner Wissenschaften. Invaliden Poeten ist dieser Spittel gestiftet. Gicht und Wassersucht wird hier von der Schwindsucht gepflegt. 41. Die neuesten Geschmacksrichter. Dichter, ihr Armen, was müsst ihr nicht alles hören, damit nur sein Exerzitium schnell lese, gedruckt der Student. 42. An Schwätzer und Schmierer. Treibet das Handwerk nur fort, wir können's euch freilich nicht legen. Aber ruhig, das glaubt, treibt ihr es künftig nicht mehr. 43. Ger Uwert. Lange neckt ihr uns schon, doch immer heimlich und tückisch. Krieg verlangtet ihr ja, führt ihn nun offen, den Krieg. 44. An gewisse Kollegen. Mögt ihr die schlechten Regenten mit strengen Worten verfolgen, aber schmeichelt doch auch schlechten Autoren nicht mehr. 45. An die Herren N. O. P. Euch bedauere ich am meisten, ihr wähltet gerne das Gute, aber euch hat die Natur gänzlich das Urteil versagt. 46. Der Kommissarius des jüngsten Gerichts. Nach Kalabrien reist er, das Arsenal zu besehen, wo man die Artillerie gießt zu dem jüngsten Gericht.